Irgendwo am Meer, wo es warm ist. Bewegungen der Körper. Lampe aus, Lampe an. Zwei Farben begegnen sich, blaue Tablette im Magen, flau, weiße im Glas. Zusammengefügtes Warten auf nassem Laken, im Zimmer, ein stummer Fernseher. Die Wände voller geheimer Gedanken, draußen die Volksmenge, tobt. Ein strömendes Grau in Erwartung des Augenblicks, im Zimmer. Schneefall in der Wüste. Draußen lärmende Mehrheiten, Bewegungen des Hauptstroms, im Zimmer ein stummer Schrei.